Kundgabe 4392. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.8.1948. Erlöser. Glaube. Willensfreiheit. Zwang. Solange ihr nicht glauben wollet, werdet ihr auch nicht glauben können. Jeder Mensch kann sich sein Seelenleben gestalten nach seinem Willen. Das heißt, seinem Denken, Fühlen und Wollen ist kein Zwang auferlegt. Es wird sich niemals in einer bestimmten Richtung bewegen müssen, sondern der Mensch wählt sich die Richtung selbst. Damit aber die von ihm gewählte Gedanken- und Willensrichtung die rechte, meinem Willen und meiner ewigen Ordnung entsprechende sei, wird ihm ständig Hilfe gewährt. Sie wird ihm gewissermaßen angetragen, so dass es ihm leicht ist, die rechte Richtung einzuschlagen, so er sich als erstes dem Beherrscher der Unendlichkeit hingibt. Ganz gleich, in welcher Form er diesen anerkennt, also erstmalig an ihn glaubt. Selbst ohne jede Belehrung kann er sich verstandesmäßig die Frage seines Ursprungs vorlegen. Und diese Frage wird ihm gedanklich auch so beantwortet werden, dass er auf die rechte Spur gelenkt wird. Es wird sein Denken der Wahrheit nahe kommen, weil ich selbst es will, dass der Mensch in der Wahrheit steht. Und so er sich selbst als denkendes Wesen, als ein Schöpfungswerk eines ihm noch unbekannten Meisters, diesem gedanklich anvertraut, bekundet er den Willen zur Wahrheit, und sie wird ihm werden. Glauben wollen sichert auch das Glauben können. Doch niemals soll sich der Mensch für fähig halten, verstandesmäßig die Wahrheit ergründen zu können und mich und meinen Beistand dabei auszuschalten oder mich gänzlich abzulehnen und dennoch in der Wahrheit zu stehen. Würdet ihr meine Existenz wie auch alles, was zu glauben ich von euch fordere, beweisen können, so wäre der Akt der freien Willensentscheidung, der Sinn und Zweck eures Erdenlebens als Mensch ist, hinfällig. Denn einem, alles beherrschenden Wesen, muss sich der Mensch unterwerfen, weil er sich ihm unterlegen fühlt. Dann ist er gewissermaßen getrieben von der Furcht, wenn er sich nicht offen widersetzt und dadurch erneut in die Tiefe stürzt. Diesen Entscheid des Menschen aber will ich nicht, sondern in vollster Freiheit muss er mir zustreben. Er muss wollen, dass eine Macht über ihm ist, der er sich freiwillig unterstellt. Daher muss er wohl glauben können, aber er darf nicht gezwungen werden zum Glauben. Also meine Existenz darf ihm nicht bewiesen werden können. Und somit ist das ganze Seelenleben eines Menschen ihm selbst freigestellt. Das heißt, Denken, Fühlen und Wollen untersteht nicht dem Zwang, sondern der Willensrichtung des Menschen. Wodurch nun auch verständlich wird, dass um den Willen des Menschen ein Kampf geführt wird im geistigen Reich, von beiden Mächten, zwischen denen er sich entscheiden soll. Denn der Abfall von mir kam durch Einfluss einer Gegenmacht zustande, die aber ursprünglich gleichfalls das Produkt meiner Liebe war, voll ausgerüstet mit allem, was ein göttliches Geschöpf kennzeichnet. Das und warum sich dieses Wesen abwandte von mir, kann euch Menschen ebenfalls nur bildlich erklärt werden. Der Abfall aber ließ das Wesen zu meinem Gegner werden, auf dessen Einfluss zahllose geistige Wesenheiten sich auflehnten gegen mich, also abgrundtief stürzten. Um dieses abgefallene Geistige werbe ich mit aller Liebe. Der Gegner aber will mir abbringen, was ich schon zum Teil wieder besitze. Und darum wütet unentwegt ein geistiger Kampf, der wohl mit einer völligen Niederlage meines Gegners endet, jedoch auch mit dem Rückfall vieler Wesen in die Finsternis, weil sie ihren freien Willen erneut missbraucht haben. Also auch von meinem Gegner nicht gezwungen werden konnten, sondern sich selbst frei entschieden haben für ihn. Menschen nun, die nicht glauben könnten, trotz ihrem Willen, wären als gezwungene Wesen zu betrachten, als entschuldbar. Zwang findet aber weder von mir noch von meinem Gegner aus statt, weshalb es also dem Wollenden möglich ist, zu glauben, der Glaube aber niemals zu beweisen sein darf. Hat der Mensch aber einmal den Glauben gewonnen, Kraft seines Willens, dann wird er auch das Wissen um die Wahrheit gewinnen, die nur auf dem Wege des Glaubens gewonnen werden kann. Denn ich als die ewige Wahrheit muss anerkannt werden, um sie austeilen zu können. Menschen, die meine Existenz anzweifeln, können ihren Verstand noch so eifrig nützen. Sie werden Fehlschlüsse ziehen und sich in völlig irriges Denken verrennen. Denn sie forschen und grübeln ohne mich und liefern sich dem Einfluss meines Gegners aus, der nun jede Gelegenheit nützet, den Kampf wieder das Licht, wieder die Wahrheit zu führen. Die Willensfreiheit ist Erklärung für alles. Die Willensfreiheit ist auch Erklärung für das größte Mysterium, für die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Dass ich zu den Menschen niederstieg, hat lediglich die Begründung, dass die Macht meines Gegners zu groß geworden war, weil die Menschheit zu schwach war, ihren Willen in der rechten Weise zu gebrauchen und ihm Widerstand zu leisten. Zwang fand von Seiten des Gegners niemals statt, aber die Menschen waren, da sie ohne Liebe lebten, die in sich Kraft ist, nicht mehr fähig, ihrem Willen die rechte Richtung zu geben, weil sie diese nicht mehr erkannten. Der Gegner nützte die Willensschwäche der Menschen aus und übte immer stärkeren Einfluss auf sie aus. Sie hätten widerstehen können, wenn sie einen Lebenswandel in Liebe geführt hätten. Und darum musste den Menschen ein Beispiel gegeben werden, was der Mensch vermag, so er durch ein Liebeleben die Kraft in sich vermehrt und diese Kraft auf den Willen überträgt. Der Glaube sinkt, so wie der Liebegrad ein niedriger ist. Dagegen steigt der Zweifel empor als Angriffssignal des Gegners. Und bald überwuchert er den Glauben und erstickt ihn. Ein Mensch also musste den Mitmenschen zeigen, welche Lebensaufgabe ihnen gesetzt ist und wie sie dieser Aufgabe nachkommen können. Ein Mensch musste den Willen in rechter Richtung gebrauchen und die Kraft dazu beziehen aus der Liebe. Es ist eine einfache Lösung und es ist auch verständlich, dass mich als Schöpfer und Vater von Ewigkeit die Produkte meiner Liebe erbarmten, dass sie, aus eigenem Willen zwar, nicht mehr frei wurden von ihrem Peiniger, der seine Kraft, die er von mir bezog, missbrauchte zu schändlichem Wirken. Es muss auch verständlich sein, dass ich einen Ausweg suchte für die unglückseligen Geschöpfe, dass ein Erbarmungswerk meine Zustimmung fand, dass die Liebe für das Unglückselige vollbringen wollte. Ich liebe alle meine Geschöpfe und suche alle, wieder zurückzugewinnen. Im Zwang wäre es ein Werk des Augenblickes. Ich aber wende keinen Zwang an, um der Vollkommenheit dessen willen, was von mir seinen Ausgang genommen hat. Dagegen ließ ich mir genügen an einem Beweis recht genützten Willens, den die tiefe Liebe eines Menschen mir liefern wollte für seine Mitmenschen. Ich sah die große Liebe dieses einen Menschen, und um dieser großen Liebe willen trat die Erbarmung anstelle der Gerechtigkeit. Ich leitete die Liebekraft um als Willenskraft auf die schwachen Menschen, die sich Jesus anvertrauen in ihrer Schwäche und ihn um Hilfe angehen. Also ich betrachte die Menschen, die sich Jesus anempfehlen, als mit ihm verbunden, als ein Glied von ihm. Ich mache keine Trennung mehr zwischen diesen sündigen Menschen und Jesus, sondern ich betrachte sie als ein Ganzes, dem ich, um der großen Liebe Jesu willen, die Sünden vergebe. Das heißt, denen ich die Willensschwäche nehme, denen ich Kraft gebe zur rechten Nützung ihres Willens. Ich helfe ihnen, den Willen recht zu nützen, zwinge aber durch die Kraftzufuhr ihren Willen nicht. Immer noch muss der Mensch sich selbst erlösen aus dem Zustand des Abfalles von mir. Nun kann er das, so er Jesus Christus um Hilfe angeht, ihn also anerkennt und um seines Erlösungswerkes willen um Kraftzufuhr bittet. So nur ist das Erlösungswerk zu betrachten. Nur die Liebe des Menschen Jesus war ausschlaggebend, die er durch seinen Tod am Kreuz zum Ausdruck brachte. Er bewies den Menschen ferner, dass der Tod etwas Überwundenes ist für einen Menschen, der durch die Liebe so vollkommen war, dass er in das ewige Leben eingehen konnte. Dass er also in Wirklichkeit nicht starb, sondern in erhöhtem Licht lebte, was er durch seine Himmelfahrt den Menschen bewiesen hat. Ich nahm also seine Liebe an, und um dieser Liebe willen helfe ich den Schuldnern, ihrer Schuld ledig zu werden, durch Zuwendung von Willenskraft, obgleich die restlose Erlösung immer noch dem Menschen selbst obliegt, dass er sich frei für mich entscheidet und mir zustrebt. Amen.